Und sie haben ihm Söhne und Töchter angedichtet, ohne Wissen. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll er Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat und er sonst alles erschaffen hat? Und er weiß über alles Bescheid. Dies ist doch Allah, euer Herr. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Schöpfer von allem. So dient ihm, er ist Sachverwalter über alles. Die Blicke erfassen ihn nicht, er aber erfasst die Blicke, und er ist der Feinfühlige und Allkundige. Zu euch sind nunmehr Einsicht bringende Zeichen von eurem Herrn gekommen. Wer einsichtig wird, der ist es zu seinem eigenen Vorteil, und wer blind ist, der ist es zu seinem eigenen Nachteil. Und ich bin nicht Hüter über euch. So legen wir die Zeichen verschiedenartig dar, und damit sie sagen können, du hast es erlernt, und damit wir ihnen Leuten klar machen, die Bescheid wissen. Folge dem, was dir von deinem Herrn als Offenbarung eingegeben worden ist. Es gibt keinen Gott außer ihm, und wende dich von den Götzendienern ab. Wenn Allah gewollt hätte, hätten sie ihm nichts beigesellt. Aber wir haben dich nicht zum Hüter über sie gemacht, noch bist du als Sachverwalter über sie eingesetzt. Und schmäht nicht diejenigen, die sie außer Allah anrufen, damit sie nicht in Übertretung ohne Wissen Allah schmähen. So haben wir jeder Gemeinschaft ihr Tun ausgeschmückt erscheinen lassen. Hierauf wird ihre Rückkehr zu ihrem Herrn sein, und er wird ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen, sie würden, wenn nur ein Zeichen zu ihnen käme, ganz gewiss daran glauben. Sag, nur bei Allah sind die Zeichen. Was sollte euch auch merken lassen, dass, wenn es tatsächlich käme, sie doch nicht glauben? Und wir kehren ihre Herzen und ihr Augenlicht um, so wie sie das erste Mal nicht daran geglaubt haben. Und wir lassen sie in ihrer Auflehnung umherirren. Wenn wir auch zu ihnen die Engel hinabsendeten, die Toten zu ihnen sprächen und wir alle Dinge vor ihren Augen versammelten, sie würden unmöglich glauben, es sei denn Allah wollte es. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Und so haben wir jedem Propheten Feinde bestimmt, die Satane der Menschen und der Dschinn, von denen die einen den anderen prunkende Worte eingeben in Trug. Und wenn dein Herr gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. So lasse sie stehen mit dem, was sie an Lügen ersinnen. Und damit die Herzen derjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, dem zuneigen, und damit sie damit zufrieden sind und begehen, was sie begehen. Soll ich denn einen anderen Schiedsrichter als Allah begehren, wo er es doch ist, der das Buch ausführlich dargelegt zu euch herabgesandt hat? Diejenigen, denen wir die Schrift gaben, wissen, dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt wurde. So gehöre ja nicht zu den Zweiflern. Vollkommen ist das Wort deines Herrn in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Es gibt niemanden, der seine Worte abändern könnte. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Wenn du den meisten von denen, die auf der Erde sind, gehorchst, werden sie dich von Allahs Weg ab in die Irre führen. Sie folgen nur Mutmaßungen und sie stellen nur Schätzungen an. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Esst von dem, worüber Allahs Name ausgesprochen worden ist, wenn ihr an seine Zeichen glaubt. Was ist mit euch, dass ihr nicht von dem esst, worüber Allahs Name ausgesprochen worden ist, wo er euch doch ausführlich dargelegt hat, was er euch verboten hat, außer dem, wozu ihr gezwungen werdet? Viele führen wahrlich andere durch ihre Neigungen ohne Wissen in die Irre. Aber dein Herr weiß sehr wohl über die Übertreter Bescheid. Unterlasst das Offenkundige an Sünde und das Verborgene. Gewiss, denen, die Sünde erwerben, wird das vergolten, was sie zu begehen pflegten. Und esst nicht von dem, worüber der Name Allahs nicht ausgesprochen worden ist. Das ist wahrlich Frevel. Die Satane geben ihren Schützlingen in der Tat ein, mit euch zu streiten. Wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr fürwahr Götzendiener. Ist denn der, der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen kann? So ist den Ungläubigen ausgeschmückt, was sie zu tun pflegten. Und so haben wir in jeder Stadt ihre größten Übeltäter bestimmt, damit sie darin Ränke schmieden. Sie schmieden aber Ränke nur gegen sich selbst, ohne zu merken. Und wenn ein Zeichen zu ihnen kommt, sagen sie, wir werden nicht glauben, bevor uns nicht gegeben wird, was den Gesandten Allahs gegeben wurde. Allah weiß sehr wohl, wo er seine Botschaft anbringt. Diejenigen, die Übeltaten begehen, werden bei Allah Erniedrigung und strenge Strafe treffen dafür, dass sie Ränke zu schmieden pflegten. Wen Allah recht leiten will, dem tut er die Brust auf für den Islam. Und wenn er ihn die Irre gehen lassen will, dem macht er die Brust eng und bedrängt, so, als ob er in den Himmel hochsteigen sollte. So legt Allah den Gräuel auf diejenigen, die nicht glauben. Und dies ist der Weg deines Herrn, ein gerader. Nunmehr haben wir die Zeichen ausführlich dargelegt für Leute, die bedenken. Für sie gibt es die Wohnstätte des Friedens bei ihrem Herrn. Er ist ihr Schutzherr für das, was sie zu tun pflegten. Und an dem Tag, an dem sie versammelt werden, wird er sagen: O Gesellschaft der Dschinn, viele Menschen habt ihr verführt. Und ihre Schützlinge unter den Menschen sagen: Unser Herr, wir haben voneinander den Vorteil genossen und haben nun unsere Frist erreicht, die du uns gesetzt hast. Er wird sagen: Das Höllenfeuer ist euer Aufenthalt, ewig darin zu bleiben, außer Allah will es anders. Gewiss, dein Herr ist allweise und allwissend. So machen wir die einen Ungerechten zu Beschützern der anderen für das, was sie erworben haben. O Gesellschaft der Dschinn und der Menschen, sind nicht zu euch Gesandte von euch selbst gekommen, die euch meine Zeichen berichtet und euch vor dem Eintreffen dieses euren Tages gewarnt haben? Sie werden sagen: Wir zeugen gegen uns selbst. Das diesseitige Leben hat sie getäuscht und sie zeugen gegen sich selbst, dass sie ungläubig waren. Das ist so, weil dein Herr die Städte nicht zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner unachtsam sind. Für alle wird es Rangstufen geben, je nachdem, was sie getan haben. Und dein Herr ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Und dein Herr ist der Unbedürftige, voll der Barmherzigkeit. Wenn er will, lässt er euch vergehen und nach euch folgen, was er will, so wie er euch aus der Nachkommenschaft anderer Leute entstehen ließ. Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher eintreffen, und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Sag, o mein Volk, handelt nach eurer Stellung, ich werde ebenfalls so handeln. Dann werdet ihr noch erfahren, wem die letztendliche Wohnstätte gehören wird. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Und sie haben Allah mit dem, was er an Früchten auf den Saatfeldern und Vieh wachsen lässt, einen Anteil bestimmt. Und sie sagen: Dies ist für Allah, so behaupten sie, und dies ist für unsere Teilhaber. Was nun für ihre Teilhaber bestimmt ist, gelangt nicht zu Allah. Was aber für Allah bestimmt ist, gelangt zu ihren Teilhabern. Wie böse ist, was sie urteilen. Und ebenso haben vielen der Götzendiener ihre Teilhaber wohlfällig erscheinen lassen, ihre Kinder zu töten, um sie ins Verderben zu stürzen und um ihnen ihre Religion zu verdecken. Wenn Allah wollte, hätten sie es nicht getan. So lasse sie allein mit dem, was sie an Lügen ersinnen. Und sie sagen: Dies sind verwehrtes Vieh und verwehrte Früchte auf den Saatfeldern. Niemand kostet davon, außer wen wir essen lassen wollen. So behaupten sie. Und es gibt nach ihrer Behauptung Vieh, dessen Rücken zum Tragen von Lasten verboten ist, und Vieh, über das sie den Namen Allahs nicht aussprechen, womit sie Lügen gegen ihn ersinnen. Er wird ihnen vergelten, was sie stets an Lügen ersinnen. Und sie sagen: Was in den Leibern des Viehs ist, ist unseren Männern vorbehalten, unseren Gattinnen aber verboten. Wenn es aber tot geboren ist, so haben sie alle daran teil. Er wird ihnen ihre ersonnene Zuschreibung vergelten. Er ist ja allweise und allwissend. Verloren sind diejenigen, die ihre Kinder in Torheit und ohne Wissen töten und verbieten, womit Allah sie versorgt hat, indem sie Lügen gegen Allah ersinnen. Sie sind fürwahr irre gegangen und nicht recht geleitet gewesen. Und er ist es, der Gärten mit Spalieren und ohne Spalieren entstehen lässt, sowie Palmen und sonstige Pflanzen mit unterschiedlichen Erntesorten und Öl- und Granatäpfelbäume, die einander ähnlich sind und unähnlich sind. Esst von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen, und entrichtet am Tag ihrer Ernte ihren Pflichtanteil, der darauf steht. Doch seid nicht maßlos, er liebt nicht die Maßlosen. Und an Vieh lässt Allah entstehen Lasttiere und Kleintiere. Esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. 8 Tiere zu Paaren hat er euch erschaffen, von den Schafen 2 und von den Ziegen 2. Sag, sind es die beiden Menschen, die er verboten hat, oder die beiden Weibchen? Oder was der Mutterleib der beiden Weibchen umschließt, tut es mir kund aufgrund von wirklichem Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid. Und auch von den Kamelen 2 und von den Rindern 2. Sag, sind es die beiden Menschen, die er verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder was der Mutterleib der beiden Weibchen umschließt? Oder wart ihr Zeugen, als Allah euch dies anbefahl? Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt, um die Menschen ohne Wissen in die Irre zu führen? Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Sag, ich finde in dem, was mir als Offenbarung eingegeben wurde, nichts, das für den Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist verendetes oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch, denn das ist ein Greuel oder ein Frevel, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, so ist dein Herr allvergebend und barmherzig. Und denen, die das Judentum angehören, haben wir alles verboten, was Klauen besitzt. Und von den Rindern und dem Kleinvieh haben wir ihnen das Fett verboten, außer dem, was ihre Rücken und ihre Eingeweide tragen oder was mit Knochen verwachsen ist. Damit haben wir ihnen ihre Übertretung vergolten. Und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit. Wenn sie dich nun der Lüge bezichtigen, dann sag, euer Herr ist vollumfassender Barmherzigkeit, aber vom übeltätigen Volk wird seine Gewalt nicht abgewandt. Diejenigen, die ihm beigesellen werden, sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesellt. Und auch nicht unsere Väter, und wir hätten nichts verboten. Ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kosteten. Sag, habt ihr irgendein Wissen, das ihr uns vorbringen könnt? Ihr folgt ja nur Mutmaßungen und ihr stellt nur Schätzungen an. Sag, Allah hat das überzeugende Beweismittel. Wenn er gewollt hätte, hätte er euch fürwahr allesamt gerecht geleitet. Sag, bringt eure Zeugen her, die bezeugen, dass Allah dies verboten hat. Wenn sie es dann bezeugen, so bezeuge es nicht mit ihnen. Und folge nicht den Neigungen derjenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären und die nicht an das Jenseits glauben und ihrem Herrn andere gleichsetzen. Sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts beigesellen und zu den Eltern gütig sein. Und tötet nicht eure Kinder aus Armut. Wir versorgen euch und auch sie. Und nährt euch nicht in Abscheulichkeiten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat, zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr begreifen möget. Und nährt euch nicht im Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat. Und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht, auch wenn es um einen Verwandten geht. Und haltet euren Bund gegenüber Allah. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr es bedenken möget. Und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm. Und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Hierauf gaben wir Musa die Schrift als Vollendung und Belohnung für das, was er an Gutem getan hatte, als eine ausführliche Darlegung für alles und als Rechtleitung und Barmherzigkeit, auf dass sie an die Begegnung mit ihrem Herrn glauben mögen. Und dies ist ein Buch, das wir als Offenbarung hinabgesandt haben, ein gesegnetes Buch. So folgt ihm und seid gottesfürchtig, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Damit ihr nicht sagt, die Schrift wurde nur auf zwei Gruppen vor uns herabgesandt und wir waren gegenüber dem, was sie erlernt haben, wahrlich unachtsam. Oder damit ihr nicht sagt, wenn die Schrift auf uns herabgesandt worden wäre, wären wir wahrlich eher recht geleitet als sie. Aber nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn und Rechtleitung und Barmherzigkeit zu euch gekommen. Wer ist denn ungerechter, als wer Allahs Zeichen für Lüge erklärt und sich von ihnen abwendet? Wir werden denjenigen, die sich von unseren Zeichen abwenden, mit einer bösen Strafe vergelten, dass sie sich stets abwandten. Erwarten sie etwas anderes, als dass die Engel zu ihnen kommen, oder dass dein Herr kommt, oder dass etwas von den Zeichen deines Herrn kommt? An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Sag, wartet ab, wir warten ebenfalls ab. Gewiss, mit denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, hast du nichts gemein. Ihre Angelegenheit steht allein bei Allah. Hierauf wird er ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten. Wer mit etwas Gutem kommt, erhält 10-mal so viel. Und wer mit einer bösen Tat kommt, dem wird nur gleich viel vergolten und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Sag, gewiss, mich hat mein Herr zu einem geraden Weg geleitet, einer richtigen Religion, dem Glaubensbekenntnis Ibrahims, als Anhänger des rechten Glaubens, und er war keiner der Götzendiener. Sag, gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden, und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Sag, soll ich einen anderen Herrn als Allah begehren, wo er doch der Herr von allem ist? Jede Seele erwirbt nur gegen sich selbst, und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein, und er wird kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Er ist es, der euch zu Nachfolgern auf der Erde gemacht und die einen von euch über die anderen um Rangstufen erhöht hat, damit er euch mit dem, was er euch gegeben hat, prüfe. Gewiss, dein Herr ist schnell im Bestrafen, aber er ist auch wahrlich allvergebend und barmherzig.